Wegen, von wegen, von wegen, von wegen, von wegen. Ich bin schon lange, lange, lange, lange, lange abgereist. Auf wegen von denen, von denen, von denen ich weiß. Von wegen, von wegen, von wegen, von wegen, von wegen. Hab eine Zelte abgebrochen, lange, lange, lange ist her. Hab das Gelände hinter mir immer weiter sorgfältig vermint. Von wegen, von wegen, von wegen, von wegen, von wegen. Hab mein Verstand begraben wie meine Seele im Wüstenboden. Von wegen, von wegen, von wegen, von wegen, von wegen. Vor mir links und rechts die Wegelager wartend umsonst. Von wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen, von denen ich weiß. Von denen, von denen, von denen, von denen ich weiß. Zurück zu dir. Von denen, von denen, von denen, von denen ich weiß. Umwege und Abwege, Irrwege zu dir. Ach, immer schon so angelegt. Über und unterirdisch. Lebe immer noch von der Belegschaft meiner Zunge, von den Expektorationen meiner mutmaßlichen Seele. Du musst mich auf wie Zucker, wenn du die Zeit dafür findest. Versammt und plötzlich in Handstreich. Oder einfach nur mit einem Blick. Es war alles schon mal da. Was am besten noch lebendig tanze. Ich tanze. Du atmest wie ein Funke. Ohne Körper, mitten in mir. Sehnsucht ist die einzige.